harten Kampf ums Dasein. In den Schluchten des Morgai auf der anderen Seite des Tals hielten sich niedrige, struppige Bäume, borstiges Gras trotzte den Steinen und welkes Moos kroch über sie hinweg. Und überall dichtes, verfilztes, wucherndes Dornengestrüpp. Manche Büsche hatten lange, gerade Stechdornen, andere hatten krumme, messerscharfe mit Widerhaken. Die dunklen, verdorrten Blätter eines früheren Jahres hingen noch an ihnen, raschelnd und rasselnd im müden Windhauch. Aber ihre madenbenagten Knospen gingen jetzt erst auf. Fliegen, braun, grau oder schwarz wie die Orks, mit einem roten, augenförmigen Fleck gezeichnet, brummten und stachen, und über den Dornendickichten schwirrten und tanzten Wolken von Mücken. »Orkkleidung nützt da nichts«, sagte Sam um sich schlagend. »Eine Orkhaut müsste man haben.« Schließlich konnte Frodo nicht mehr weiter. Sie waren eine enge, schräge Schlucht hinaufgestiegen, aber es war noch weit, bis sie den zackigen obersten Kamm auch nur vor Augen hatten. »Ich muss jetzt ruhen, Sam, und wenn es geht, auch schlafen«, sagte Frodo. Er schaute sich um, aber in dieser trostlosen Gegend schien es nicht einmal ein Loch zu geben, in dem ein Tier sich hätte verkriechen können. Todmüde krochen sie zuletzt unter einen Dorngefilz, das wie eine Matte von einem niedrigen Felsen herabhing. Da saßen sie und hielten eine Mahlzeit, so gut es ging. Das kostbare Lembas hoben sie für kommende schlechte Zeiten auf, aber von Faramirs Vorräten aßen sie die Hälfte dessen, was Sam noch im Rucksack hatte, trockene Früchte und eine kleine Scheibe Pökelfleisch, und dazu tranken sie einen Schluck Wasser. Auch aus den Pfützen im Tal hatten sie getrunken, und trotzdem waren sie schon wieder sehr durstig. In der Luft von Mordor lag etwas Bitteres, das den Mund austrocknete. Beim Gedanken an das Wasser wurde selbst Sams Zuversicht kleinlaut. Hinter dem Morgai hätten sie die staubtrockene Ebene der Gorgoroth zu überqueren. »Schlaf du nun zuerst, Herr Frodo«, sagte Sam. »Es wird schon wieder dunkel. Ich schätze, dieser Tag ist bald zu Ende.« Frodo ächzte und war fast schon eingeschlafen, bevor Sam ihn dazu aufgefordert hatte. Sam kämpfte gegen den eigenen Schlaf an. Er nahm Frodos Hand und blieb still so sitzen, bis es tiefe Nacht geworden war. Dann, um sich wach zu halten, kroch er aus seinem Versteck und schaute umher. Das Land schien voller knarrender, knackender und knisternder Flüstergeräusche zu sein, aber nichts von Stimmen oder Schritten. Weit im Westen hinter dem Ephelduath war am Nachthimmel immer noch ein wenig blasse Helligkeit. Zwischen den Wolkenfetzen über einer dunklen Felskuppe sah Sam dort für eine Weile einen weißen Stern funkeln. Sein Glanz traf ihn ins Herz, als er aus dem verfluchten Land aufschaute, und er schöpfte neue Hoffnung, denn klar und kalt wie ein Sternenstrahl drang der Gedanke in ihn ein, dass der Schatten am Ende doch nur etwas Geringes und Vergängliches sei. Dieses Licht und diese erhabene Schönheit waren seinem Zugriff für immer entzogen. Sein Lied im Turm hatte er eher aus Trotz als in Hoffnung gesungen, denn da hatte er an sich selbst gedacht. Jetzt aber, für einen Moment, machte er sich über sein eigenes Schicksal und auch über das seines Chefs keine Sorgen mehr. Er kroch wieder hinter das Gestrüpp, streckte sich neben Frodo aus und gönnte sich, alle Befürchtungen beiseite schiebend, einen tiefen, ungestörten Schlaf. Sam war fast ausgeschlafen, bereit, es mit dem nächsten Tag aufzunehmen. Doch Frodo stöhnte. Er hatte unruhig geschlafen und von lauter Feuerbrünsten geträumt. Und das Erwachen brachte auch keinen Trost. Immerhin war sein Schlaf nicht ganz ohne Heilkraft gewesen. Er fühlte sich kräftiger, besser imstande, seine Bürde über die nächste Wegstrecke zu schleppen. Sie wussten nicht, wie spät es sein mochte und wie lange sie geschlafen hatten. Doch nachdem sie ein wenig gegessen und getrunken hatten, stiegen sie weiter die Schlucht hinan, bis sie am Fuß eines steilen Hangs voller Kies und Felsgeröll endete. Hier gaben auch die letzten Pflanzen den Lebenskampf auf. Und die Höhen des Morgai waren kahl, spitzzackig, ohne jeden Grashalm und unfruchtbar wie ein Schieferdach. Nach langem Suchen und Umherirren fanden sie einen Weg für den Aufstieg, und als sie mit einer Klettertour auf allen Vieren die letzten 100 Fuß unter sich gebracht hatten, standen sie oben auf dem Kamm. Sie gingen durch eine Spalte zwischen zwei dunklen Felszacken und befanden sich nun auf der Höhe des inneren Bollwerks um Mordor. Unter ihnen, etwa 1500 Fuß tiefer, lag die Binnenebene, soweit ihr Blick reichte, ein formlos dahindämmerndes Land. Der Wind wehte von Westen, und die dicken Wolken wurden hoch aufgetürmt und nach Osten abgetrieben, und dennoch fiel nur ein trübes Licht auf die öden Felder der Gorgoroth. Rauchschwaden schleppten sich über den Boden und sammelten sich in Mulden, und Dämpfe quollen aus Erdspalten. Weit hinten, noch mindestens 40 Meilen entfernt, sahen sie den Schicksalsberg, einen mächtigen Kegel, zu Füßen aschgraue Trümmerfelder, der Gipfel von Wolken umhangen. Mit seinen Feuern, die nun schwelend schlummerten, erschien er gefährlich wie ein riesiges schlafendes Untier. Dahinter hing ein großer Schatten, drohend wie eine Gewitterwolke, die Schleier von Barad-dûr, dem dunklen Turm, der in der Ferne auf einem langen, von Norden vorspringenden Ausläufer des Aschengebirges stand. Die dunkle Macht war tief in Gedanken versunken, das Auge nach innen gekehrt, über Nachrichten grübelnd, die Zweifel und Bedenken weckten. Ein berühmtes Schwert sah es vor sich, und dazu ein strenges, königswürdiges Gesicht. Und für eine Weile kümmerte es sich wenig um andere Dinge, und die ganze gewaltige Festung, Tor an Tor und Turm über Turm, war in unheilbrütende Dämmerung gehüllt. Mit einem Gefühl, in dem Staunen und Abscheu sich mischten, blickten Frodo und Sam über das verhasste Land hin. Zwischen ihnen und dem rauchumwölkten Berg und auch nach Norden und Süden zu, schien alles tot und verfallen. Eine Wüste der verbrannten und erstickten Erde. Sie fragten sich, wie der Herrscher über dieses Reich seine Sklaven und Kriegsknechte überhaupt unterhalten und ernähren konnte. Doch Heere hatte er genug. Soweit das Auge reichte, an den Rändern des Morgai entlang und weiter südwärts, sahen sie Feldlager, manche aus Zelten, andere wie kleine Städte aufgebaut. Eines der größten lag unmittelbar vor ihnen. Kaum eine Meile entfernt ballte es sich in der Ebene wie ein großes Insektennest, mit geraden, trostlosen Straßen zwischen Hütten und langen, niedrigen, schmutzig-braunen Gebäuden. Ringsum wimmelte es von Leuten, die hierhin und dorthin liefen, und eine breite Straße führte vom Lager nach Südosten, der Morgulstraße entgegen, und viele Kolonnen kleiner schwarzer Gestalten waren darauf unterwegs. »Sieht gar nicht gut aus«, sagte Sam. »Ziemlich aussichtslos, würde ich sagen, abgesehen davon, dass es bei solchen Ansammlungen auch Brunnen und Wasser geben muss, um von essbaren Dingen ganz zu schweigen. Und das sind Menschen da unten, wenn mich mein Auge nicht trügt, und keine Orks.« Weder Sam noch Frodo wussten etwas von den großen, von Sklaven bestellten Ackerflächen im Süden dieses weiten Landes, etwas abseits vom Dunstkreis des Berges, an den trüben, dunklen Wasser des Nurnenmeers, oder von den großen Straßen nach Süden und Osten, auf denen die Söldner des Turms lange Wagenkolonnen mit Vorräten, Waren und frischen Sklaven aus den tributpflichtigen Ländern heranschafften. Hier in den nördlichen Regionen befanden sich die Bergwerke, Schmieden und Rüstkammern für den lange vorbereiteten Krieg. Und hier sammelte die dunkle Macht ihre Heere, um sie dann wie Figuren auf einem Schachbrett hin und her zu schieben. Ihren ersten Zügen, den ersten zur tastenden Kraftprobe nach Westen vorgestreckten Fangarmen, war im Süden und im Norden Einhalt geboten worden. Fürs Erste nahm sie diese Kräfte daher zurück, führte neue heran und zog sie bei Kirith Gorgor für einen Vergeltungsschlag zusammen. Und hätte sie außerdem die Absicht verfolgt, den Flammenberg vor jeder feindlichen Annäherung zu schützen, so hätte sie dies wirksamer kaum tun können. »Egal«, fuhr Sam fort, »was immer die dort zu essen und zu trinken haben, wir bekommen nichts davon ab. Ich sehe nicht, auf welchem Weg wir hinuntergelangen könnten. Und selbst wenn wir runterkämen, könnten wir nicht dies große Stück offenen Geländes durchqueren, wo es von Feinden nur so wimmelt?« »Trotzdem müssen wir es versuchen«, sagte Frodo. »Es ist nicht schlimmer, als ich es erwartet hatte. Ich hatte nie eine Hoffnung, durchzukommen. Ich sehe auch jetzt keine. Aber trotzdem muss ich mein Bestes tun. Im Augenblick heißt das, so lange wie möglich vermeiden, gefangen genommen zu werden. Darum müssen wir, glaube ich, noch weiter nach Norden gehen und schauen, wie es dort aussieht, wo die Ebene schmaler ist.« »Ich kann mir denken, wie es dort aussieht«, sagte Sam. wo die Ebene schmaler wird, wird das Gewimmel von Orks und Menschen eben noch dichter. Wirst du sehen, Herr Frodo.« »Werd ich wohl. Aber nur, wenn wir so weit kommen«, sagte Frodo und wandte sich zum Gehen. Dass es unmöglich war, auf dem Kamm des Morgai oder in den höheren Lagen voranzukommen, durch wegloses und von tiefen Rinnen zerfurchtes Gelände. Am Ende sahen sie sich gezwungen, wieder durch dieselbe Schlucht abzusteigen, die sie heraufgekommen waren, und sich einen Weg im Talgrund zu suchen. Er wurde mühsam, denn sie wagten sich nicht zu dem Pfad an der Westseite hinüber. Nach etwas mehr als einer Meile sahen sie in einer Mulde am Fuß der Felswände den Orkstützpunkt, den sie in der Nähe vermutet hatten, eine Mauer und einige steinerne Hütten vor dem dunklen Eingang einer Höhle. Keine Bewegung war dort zu sehen. Aber die Hobbits schlichen sachte vorüber, wo immer es ging, im Schutz der dichten Dornbüsche, die an dieser Stelle zu beiden Seiten des alten Wasserlaufs standen. Sie gingen 2-3 Meilen weiter, und der Orkstützpunkt hinter ihnen war schon außer Sicht. Doch kaum wagten sie wieder frei zu atmen, als sie laute, raue Orkstimmen hörten. Rasch verschwanden sie hinter einem braunen, verkrüppelten Busch. Gleich darauf kamen 2 Orks in Sicht. Der eine in verschlissenes Braun gekleidet und mit einem Hornbogen bewaffnet, war von einer kleineren Zuchtrasse, schwarzhäutig und mit breiter Schnüffelnase, offenbar eine Art Fährtensucher. Der andere war ein großer Kampforg wie Shagrat und seine Mannen, mit dem Zeichen des Auges. Auch er hatte auf dem Rücken einen Bogen und in der Hand einen kurzen, breitspitzigen Speer. Wie üblich waren sie am Streiten, und weil sie von verschiedener Rasse waren, bedienten sie sich auf ihre Weise der Gemeinsprache. Kaum 20 Schritt vor dem Versteck der Hobbits blieb der Kleinere stehen. »Nö«, knurrte er, »ich geh nach Hause.« Er zeigte übers Tal in Richtung des Orkstützpunkts. »Hat keinen Sinn, dass ich mir noch länger die Nase auf den Steinen abwetze. Spur ist keine mehr da, sag ich dir. Ich hab die Fährte verloren, weil ich auf dich gehört hab. Sie ging rauf in die Berge, nicht das Tal entlang, sag ich dir.« »Was soll man mit euch schon anfangen, ihr kleinen Schnüffler?« sagte der Große. »Augen sind eben doch mehr wert als eure Rotznasen.« »Na, und was hast du gesehen?« knurrte der Kleine. »Nix. Du weißt noch nicht mal, was du suchst.« »An wem liegt das?« sagte der Soldat. »Nicht an mir. Das kommt von den Oberen. Erst sagen sie, es ist ein großer Elb in blanker Rüstung, dann ist es eine Art kleiner Zwergmensch, dann soll es eine Horde rebellischer Urukai sein oder vielleicht auch alles zugleich.« »Hä?« sagte der Fährtensucher. »Die haben den Kopf verloren, das ist es. Und von den Bossen werden manche auch noch die Haut verlieren, schätze ich, wenn das alles stimmt, was man so hört. Der Turm überfallen und was nicht noch alles. Hunderte von euren Jungs umgelegt. Gefangener entkommen. Wenn ihr Helden so weitermacht, dann wundert's mich nicht, wenn aus dem Krieg eine schlechte Nachricht nach der anderen kommt.« »Wer sagt was von schlechten Nachrichten?« brüllte der Soldat. »Hä? Wer sagt was von guten? Das ist aufrührerisches Geschwätz, verflucht nochmal. Und ich lass dich den Spieß kosten, wenn du nicht gleich die Klappe hältst, verstanden?« na schön, sagte der Fährtensucher. »Ich sag nichts mehr und denk mir meinen Teil.« »Aber was hat der schwarze Schleicher damit zu tun, das Sabbermaul mit den Schnapphänden?« »Weiß ich nicht. Wahrscheinlich gar nichts. Aber der führt nichts Gutes im Schilde, da wett ich. Schnüffelt hier herum. Verfluchter Kerl, kaum war er uns entwischt, da kam der Befehl, den wollen sie lebendig, und zwar schnell.« »Na, hoffentlich kriegen sie ihn und nehmen ihn in die Mangel«, brummte der Fährtensucher. »Der hat mir da hinten die Fährte verwischt, hat sich das weggeworfene Panzerhemd genommen, das er gefunden hat, und ist überall da herumgetapst, bevor ich hinkam.« »Hat ihm jedenfalls das Leben gerettet«, sagte der Soldat. »Ja, ich hätte ihn sonst erschossen, bevor ich wusste, dass sie den lebend wollen. Auf 50 Schritt, punktgenau in den Rücken. Saubere Arbeit.« »Aber der ist weitergerannt.« »Quatsch, du hast daneben geschossen«, sagte der Fährtensucher. »Erst kannst du nicht zielen und dann nicht rennen, und dann schickst du nach uns armen Fährtensuchern. Ich hab die Nase voll von dir.« Er trabte davon. »Du kommst sofort zurück«, brüllte der Soldat, »oder ich mach Meldung.« »Bei wem denn?« »Nicht bei deinem lieben Shagrat. Der ist die längste Zeit Hauptmann gewesen.« »Ich mach über dich Meldung mit Namen und Dienstnummer beim Nazgul«, sagte der Soldat und senkte seine Stimme zu einem Zischen. »Einer von denen hat jetzt im Turm das Kommando.« Der andere blieb stehen, wütend und ängstlich zugleich. »Du verdammter, petzender Strauchdieb«, schrie er. Du verstehst dein Handwerk nicht. Und du verstehst nicht mal, dass man zu den eigenen Leuten halten muss. Geh doch zu deinen schmierigen Kreischern. Sollen sie dir doch das Fleisch von den Knochen eisen, wenn sie nicht vorher der Feind kriegt. Die Nummer eins hat er schon hingemacht, habe ich gehört. Und ich hoffe nur, es stimmt. Der große Ork setzte ihm nach, den Spieß in der Hand. Aber der Fährtensucher sprang hinter einen Stein und schoss ihm einen Pfeil ins Auge, als er angerannt kam. Krachend fiel er zu Boden. Der andere rannte durchs Tal davon. Sitzen. Endlich rührte sich Sam. »Also das nenne ich saubere Arbeit«, sagte er. »Wenn dieser nette Umgangston in ganz Mordor Schule machen würde, blieben uns viele Sorgen erspart.« »Still, Sam«, flüsterte Frodo. »Es könnten noch andere in der Nähe sein. Anscheinend sind wir denen nur ganz knapp entwischt, und die Verfolger waren uns dichter auf den Fersen, als wir dachten. Aber das ist nun mal der Geist von Mordor, Sam«, und er hat schon Schule gemacht, bis in den letzten Winkel. So geht es zu bei den Orks, schon immer, wenn sie unter sich sind. So jedenfalls heißt es in allen Geschichten. Aber viel Hoffnung kannst du daraus nicht schöpfen. Ihr Hass auf uns ist viel stärker. Darin sind sie allesamt und alle Zeit einig. Wenn die beiden uns gesehen hätten, wäre ihr Streit sofort beigelegt gewesen, bis wir tot wären. Wieder schwiegen sie eine Weile still, und wieder war es Sam, der zuerst etwas sagte, diesmal flüsternd. »Hast du gehört, was sie von diesem Sabbermaul gesagt haben, Herr Frodo? Das ist Gollum. Hab ich's dir nicht gesagt? Er ist nicht tot.« »Ja, ich erinnere mich. Und ich habe mich gefragt, woher du das wissen kannst,« sagte Frodo. »Also erzähle mal. Ich glaube, wir rühren uns hier am besten nicht von der Stelle, ehe es ganz dunkel wird. Dann erklär mir genau, woher du das weißt und was eigentlich alles passiert ist. Aber leise, wenn's geht.« »Ich versuch's mal«, sagte Sam, »aber wenn ich an diesen Stinker denke, werde ich so wütend, dass ich brüllen könnte.« Also blieben die Hobbits im Schutze des Dornbuschs sitzen, während das trübe Licht von Mordor allmählich der tiefen, sternlosen Nacht wich. Und Sam flüsterte Frodo alles ins Ohr, wofür er Worte fand. Über Gollums heimtückischen Angriff, über die entsetzliche Spinne Kankra und über seine Erlebnisse mit den Orks. Als er fertig war, sagte Frodo nichts, sondern nahm seine Hand und drückte sie. Endlich regte er sich wieder. »Na, ich denke, nun müssen wir weiter«, sagte er. »Ich möchte nur wissen, wie lange es noch dauert, bis wir wirklich geschnappt werden und all dies Herumirren und Herumschleichen ein Ende hat. Und dann ist alles vergeblich gewesen.« Er stand auf. »Es ist dunkel. Und das Glas der hohen Frau können wir nicht benutzen. Verwahr es für mich, Sam. Ich könnte es nirgendwo hinstecken und müsste es in der Hand behalten, und die Hände werde ich in dieser Finsternis beide brauchen. Stich aber will ich dir schenken. Ich habe eine Orkklinge, glaube aber nicht, dass ich so etwas je wieder gebrauche.« Gefährlich, nachts durch das weglose Land zu gehen. Doch langsam und mit viel Gestolper arbeiteten sich die Hobbits auf der Ostseite des felsigen Tals Stunde um Stunde weiter nach Norden vor. Als wieder graues Licht über die Berge im Westen sickerte, lange nachdem in den Ländern dahinter der Tag angebrochen war, suchten sie sich ein neues Versteck und schliefen abwechselnd jeder ein wenig. Wenn Sam wach war, dachte er ständig ans Essen. Schließlich, als Frodo erwacht war und davon sprach, dass sie nun etwas essen und sich für die nächste Wegstrecke bereit machen sollten, stellte Sam die Frage, die ihn am meisten quälte. »Verzeih, Herr Frodo«, sagte er, »aber hast du eigentlich eine Vorstellung davon, wie weit es noch ist?« »Nein, keine klare Vorstellung, Sam«, antwortete Frodo. »In Bruchtal hat man mir, bevor wir aufbrachen, eine Karte von Mordor gezeigt, die in der Zeit vor der Rückkehr des Feindes gezeichnet wurde. Aber ich habe sie nur undeutlich im Gedächtnis. Genau weiß ich noch, dass im Norden eine Stelle war, wo ein Vorsprung der westlichen Bergkette mit einem der nördlichen beinahe zusammentrifft. Von der Brücke am Turm bis dahin müssen es mindestens 20 Wegstunden sein. Das könnte eine gute Stelle sein, um über die Berge nach Osten zu gehen. Allerdings sind wir, wenn wir dorthin kommen, vom Schicksalsberg weiter entfernt als zuvor, etwa 60 Meilen. Ich schätze, von der Brücke aus haben wir jetzt etwa 12 Wegstunden nordwärts zurückgelegt. Auch wenn alles gut geht, werde ich den Berg kaum in einer Woche erreichen. Ich fürchte, Sam, die Last wird immer schwerer. Und ich werde immer langsamer laufen, je näher wir ihm kommen. Sam seufzte. Genau das hatte ich auch befürchtet, sagte er. Also, um vom Wasser gar nicht zu reden. Wir müssen weniger essen, Herr Frodo. Oder aber schneller vorankommen. Wenigstens solange wir noch in diesem Tal sind. Wir haben gerade noch einen Happen zu essen und dann nichts mehr, bis auf das Wegbrot der Elben. »Ich will sehen, dass ich ein bisschen schneller laufe, Sam«, sagte Frodo und holte tief Luft. »Komm, auf zum nächsten Marsch.« Es war noch nicht wieder ganz dunkel. Sie liefen weiter die Nacht hindurch. Die Stunden vergingen beim mühsamen Voranstolpern mit wenigen kurzen Pausen. Als das erste graue Licht unter den Rändern des schwarzen Wolkendachs hereinschien, versteckten sie sich wieder, diesmal in einer dunklen Mulde unter einem überhängenden Stein. Langsam nahm das Licht zu und wurde heller, als sie es hier je gesehen hatten. Ein starker Westwind vertrieb Mordors Ausdünstungen nun auch aus den oberen Lüften. Bald konnten die Hobbits die Beschaffenheit des Geländes auf einige Meilen im Umkreis erkennen. Die Rinne zwischen dem Schattengebirge und dem Morgai war nach Norden stetig angestiegen und zugleich schmaler geworden. Und der innere Kamm war nur noch ein Sims an den hohen Felswänden des Æthelduath. Nach Osten aber fiel er so steil wie zuvor zur Gorgoroth ab. Ein Stück weit voraus endete das Bachbett unter klobig aufsteigenden Felsstufen, denn aus der Bergkette sprang dort ein hoher, kahler Dorn vor und zog sich nach Osten wie eine Mauer. Aus der grauen, nebelverhangenen nördlichen Bergkette, den Ered-Lithwi, streckte sich ihm ein langer Arm entgegen, und zwischen beiden Enden war eine schmale Lücke. Carach Angren, das Isenmaul, der Eingang in das tiefe Tal von Udun. In diesem Tal, an der Rückseite des Morannon, befanden sich die Stollen und unterirdischen Waffenkammern, die Mordors Diener zur Verteidigung des Schwarzen Tors angelegt hatten. Und hier zog der Herrscher nun in aller Eile große Streitkräfte zusammen, um dem Angriff des Westens zu begegnen. Auf den vorspringenden Gebirgsarmen standen Forts und Wehrtürme, und Wachtfeuer brannten, und vor der Lücke zwischen ihnen war ein Erdwall aufgeworfen und ein tiefer Graben ausgehoben, über den nur eine einzige Brücke hinüberführte. Vor den Hobbits, hoch auf den Bergen in dem Winkel, wo der westliche Ausläufer von der Hauptkette abzweigte, stand die alte Burg Durthang, nun eine der vielen Orkfestungen um das Tal von Udun. Eine Straße, in dem zunehmenden Licht schon aus dieser Entfernung sichtbar, wand sich von dort herab, bis sie, nur ein oder zwei Meilen vor dem Versteck der Hobbits, auf einem in den Hang des Ausläufers gehauenen Sims nach Osten abbog, in die Ebene hinunter und zum Isenmaul. Was sie vor sich sahen, schien den Hobbits zu zeigen, dass ihr ganzer Marsch nach Norden sinnlos gewesen war. Die Ebene zur Rechten lag unter Rauchschleiern, und sie konnten dort weder Feldlager noch marschierende Truppen erkennen. Doch das gesamte Gebiet lag unter den wachsamen Augen der Forts von Carach Angren. »Wir sind in eine Sackgasse gelaufen, Sam«, sagte Frodo. »Wenn wir so weitergehen, kommen wir nur zu diesem Orkturm. Aber der einzige Weg, den wir nehmen können, ist die Straße, die von dort herabkommt. Es sei denn, wir wollten umkehren. Nach Westen hinaufsteigen können wir nicht. Und nach Osten hinunter auch nicht.« »Dann nehmen wir doch die Straße, Herr Frodo«, sagte Sam. »Wir müssen sie nehmen und unser Glück versuchen, wenn es sowas wie Glück in Mordor überhaupt gibt. Weiter hier durch die Gegend zu trotten oder umzukehren wäre so gut wie sich dem Feind ergeben. Unser Essvorrat reicht nicht. Wir müssen das letzte Stück im Eilmarsch schaffen.« »Schön, Sam«, sagte Frodo, »geh du voran. Solange du noch etwas Hoffnung hast, ich habe keine mehr. Aber für einen Spurt bin ich nicht mehr gut. Ich kann nur noch hinter dir hertrotten.« »Bevor du weiter trottest, musst du erst mal schlafen und etwas essen, Herr Frodo. Gönn dir beides, so gut es geht.« Er gab Frodo Wasser und eine Waffel mehr von dem Wegbrot, als ihm zustand. Und aus seinem Mantel machte er ihm ein Kopfkissen. Frodo war zu müde, um zu widersprechen. Und Sam sagte ihm nicht, dass es der letzte Schluck Wasser war, den er trank, und dass er außer seiner eigenen auch Sams Ration verzehrte. Als Frodo eingeschlafen war, beugte Sam sich über ihn, horchte auf seinen Atem und musterte sein Gesicht. Es war zerfurcht und eingefallen, und dennoch sah es im Schlaf zufrieden und sorglos aus. »So, es muss sein, Chef«, murmelte er in sich hinein. »Ich muss dich eine Weile allein lassen und auf unser Glück vertrauen. Wir brauchen Wasser, oder wir kommen nicht weiter.« Sam schlich hinaus, huschte noch vorsichtiger als selbst für einen Hobbit üblich von Fels zu Fels, lief zum Bachbett hinunter und folgte ihm auf dem Anstieg nach Norden bis zu den Felsstufen, wo zweifellos vor langer Zeit eine Quelle sich in einem kleinen Wasserfall ergossen hatte. Jetzt schien hier alles still und trocken zu sein, aber Sam wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Er beugte sich vor und horchte.